Wach doch auf, wach doch auf. Krieg überall auf der Welt, Muslime feind für Öl und Geld. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bomben fallen, Bomben fallen. Auf Irak und Philistin, sie zerstören unseren Dien. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mütter schreien, Kinder weinen. Fi sabilillah Jihad, warum bleiben unsere Herzen hart? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mach Dua, mach Dua. Für die Brüder in Tschetschen, wie könnt ihr ruhig schlafen gehen? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keine Angst, keine Angst. Kehr zurück, Subhanallah. Keine Angst vor den Kuffar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mujahid, Mujahid. Sharia Somalia, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wandert aus, wandert aus. Usbekistan, Afghanistan, wir kämpfen in Khorasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inshallah, Inshallah. Wir kämpfen fallen Shuhada, dem Feind im Auge, Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.